Ende kommen wird es laut. Fahre nachts durch die Stadt mit dem Kofferraum auf, keiner von euch hat den Sound. Doch es ist alles nur geklaut, ey, oh, ey, oh. Vor lauter Motoren, so taub auf den Ohren. Polizeikontrolle, ich verstehe kein Wort. Kaufe mir Drogen, Haus für Millionen. Ganzes Jahr auf Tour, so bin ich nieder. Jeder grüßt mich im Bezirk an, wie mich kennt man sich von früher. Ich weiß nicht, wer sie sind, aber anscheinend sind die Brüder. Fühle mich elegant, man zieht den Dreizack auf den Kühler. Sonne strahlt über meine Stadt rüber. Immer Minimum 10 Jungs, haben die halbe Straße mit uns. Läden machen Minus, bringen alles umsonst. Sie kommt zu mir ins Hotel, aber redet wie ein Wasserfall. Besser, wir sehen uns einander mal. Komm, wir treffen uns auf dem Karneval. Hier gibt es rechte Frauen, schwere Waffen und Drinks. Unser Leben wird in Bar bezahlt. Wir kommen hier nie wieder raus, also lass uns hier drin. Wenn du willst, komm jederzeit mit. Sie führen uns ab in Polizeigriff. Autoscooter wird verteidigt. Krokodil unter mein Schreibtisch. Wenn wir kommen, wird es laut. Alle drauf auf dem Parkplatz, Kofferraum auf, spitze Note auf dem Bauch. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt, ey, oh, ey. Überall nur Bubble Butt, ich bin im Paradies. Fütter den Mercedes, gucke, wie das Para fließt. Immer in Bewegung, dicker, hyperaktiv. Der MC, der mit Überschall fliegt. Im Kopf in den West Indies. Plastikpalmen am Schnellimbiss. Ganze Mannschaft im SUV. Ampelrot, doch sie bremst uns nicht, na. Jaja, sie bin Schwanz, gib mir nicht mal ihre Hand. Gestern nicht zu bieten, heute bieten sie sich an. Kein Plan, was passiert ist, plötzlich sind wir hier bekannt. Goldplatten tapezieren meine Wand. Komm, wir treffen uns auf den Karneval. Hier gibt es rechte Frauen, schwere Waffen und Drinks.